Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zu Gain More, der Erfolgsformel für jede Verhandlung. Die folgenden Podcasts sind die Tonspur einer Videoserie. Diese finden Sie unter gain-more.de. Wer es lernt, auf kluge und geschickte Weise Nein zu sagen, kann das erschaffen, was er sich wünscht, das verändern, was nicht funktioniert, und das schützen, was ihm am Herzen liegt. So William Urey, einer der Autoren des Harvard-Konzeptes, in seinem Buch Nein sagen und trotzdem erfolgreich verhandeln. Ich sage heute nach meinen vielen Erfahrungen der letzten Jahre Nein sagen und deshalb erfolgreich verhandeln. Weil nur wenn Sie das Nein parat haben in der Verhandlung, können Sie Ihre Ergebnisse erzielen, die Sie sich wünschen, Ihre Interessen durchsetzen, Ihre Ziele erreichen. Ich habe mir sogar extra das als kleine Währung machen lassen. Ein smartes Nein. Nur dann werden Sie in der Lage sein, das Ergebnis zu erreichen, das Sie sich wünschen. Und das Nein kann tatsächlich ein ganz einfaches Nein, das mache ich nicht sein. Das kann auch tatsächlich mal ein rein körpersprachliches Nein sein, indem Sie sich einfach so hinsetzen und gar nicht reagieren auf Forderungen oder Angebote, die da kommen. Bis hin zu, dass Sie für entsprechendes Verhalten auch eine Entschuldigung einfordern. Um nicht auf eine schiefe Ebene zu kommen, und da sage ich auch, wehret den Anfängen, weil dann kann man möglicherweise über Regeln reden, also die Art, wie wir miteinander umgehen, ein Thema, zu dem wir später beim R noch kommen. Also lernen Sie, Nein zu sagen. Schützen Sie Ihre Grenzen. Lassen Sie sich nicht alles gefallen in der Verhandlung und fangen Sie frühzeitig damit an.